Kundgabe 5640. Empfangen durch Bertha Dudde am 30.03.1953. Brücke zum geistigen Reich. Jesus. Die Brücke zum geistigen Reich ist von mir selbst erbaut worden, als ich zur Erde niederstieg, um die Menschen zu erlösen. Und diese Brücke dürfet ihr alle beschreiten, so ihr mir nachfolgen wollet. Und so verstehet recht, wer mir nachfolget, wer mich zu seinem Führer erkoren hat, der kann und soll den gleichen Weg gehen, den ich selbst gegangen bin, und er wird nicht zu fürchten brauchen, falsch zu gehen. Und ich selbst hielt auch als Mensch die Verbindung aufrecht mit dem Reich, da ich hergekommen war. Anfangs zwar war auch mir als Mensch, Jesus, meine Herkunft verborgen. Ich lebte auf der Erde und wusste nicht mehr, denn andere Menschen. Doch meine Seele suchte unentwegt Gott. Meine Seele kehrte stets wieder dahin zurück, wo meine wahre Heimat war, in das Reich der seligsten Geister. Und meine Liebessehnsucht nach Gott war so groß, dass er zu mir kam und mir bald auch Aufschluss gab über meine Mission auf Erden. Und also erkannte ich auch schon in frühester Jugend, dass ich und auch alle Menschen nur Gäste waren auf dieser Erde. Dass ich aber in der Stunde des Todes für einen jeden das geistige Reich wieder erschloss, das nur in seinen Sphären sehr verschieden war. Ich wusste darum als Mensch auf Erden und konnte oft Einblick nehmen in diese Sphären. Ich ersah die große Seligkeit sowohl als auch die übergroße Qual der geistigen Wesen. Und meine Seele sehnte sich, aber sie entsetzte sich auch. Es war dieses mein Schauen in die geistige Welt ein Reifegrad, den meine Seele schon auf Erden errungen hatte. Und darum bestand auch keine Gefahr mehr für meine Seele, die verschiedenen Sphären im geistigen Reich zu betreten. Ich selbst hatte die Brücke schon geschlagen durch Umgestalten meines Wesens zur Liebe und konnte darum ungefährdet über die Brücke hinübergehen in das geistige Reich. Und so will ich euch die Erklärung geben, dass die Liebe in euch Menschen stets eine Brücke schlagen kann und wird in das geistige Reich, das dann es nicht mehr ihr selbst seid, sondern der durch die Liebe erwachte Gottesgeist euch hinübergeleitet, weil er euch einführen will in das Reich, das eure wahre Heimat ist und das euch unvergleichliche Schätze bietet, die ihr in Empfang nehmen dürfet in jenem Reich. Dann auch könnet ihr unbesorgt und ungefährdet einen Blick tun in das Reich der Finsternis. Denn dann wird die Liebe in euch helfen wollen allen, die Hilfe benötigen. Die Brücke von der Erde zum geistigen Reich ist wörtlich zu verstehen, wie auch bildlich. Ich habe den Weg für euch bereitet, der zu Gott führt, den auch ihr gehen sollet in der Nachfolge Jesu. Ich habe aber auch durch meine Auferstehung am dritten Tage euch bewiesen, dass ich den Tod überwunden habe, dass es für das Lebendige in euch, für das Unvergängliche, keine Schranken gibt, dass eure Seele jederzeit weilen darf und soll im geistigen Reich und dass mein Geist, so ihr ihn erweckt habt, euch geleitet in Gebiete, die sonst euch unerforschlich sind. Doch anders ist es, wo solche Verbindungen zum geistigen Reich hergestellt werden, ohne Glauben an mich, ohne geistiges Streben und ohne Liebe. Dann betreten die Menschen unberechtigt eine Brücke, die sie also widerrechtlich in Besitz nehmen, um einen Blick tun zu können in das Reich, das ihnen verborgen ist. Diese Menschen also erkennen mich nicht an und können sich also niemals auf der Brücke befinden, die ich geschlagen habe durch meinen Kreuzestod. Doch sie sehen auch eine Brücke hinüber in das geistige Reich, ein Trugbild, das ihnen mein Gegner vorgaukelt, weil er sie zu sich locken will, was ihm auch leicht gelingt, dass er euch in immer tiefere Finsternis stürzt, weil in der Finsternis kein Licht zu holen ist. Wer aber Licht begehrt, dem kommen auch die Lichtwesen entgegen, und sie versorgen ihn reichlich mit Licht, mit der reinen Wahrheit, die stets nur aus dem Reiche Gottes, aus dem Reiche der ewigen Wahrheit kommen kann. Aus dem Reiche der Finsternis kommt nur Unheil, aus dem Reiche des Lichtes nur Segen. Dem Reiche der Finsternis solltet ihr euch verschließen, dem Reiche des Lichtes euch aber öffnen. Denn von diesem Reiche rufe ich selbst euch zu. Kommet zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Und wenn ich euch rufe, dass ihr kommen sollet, so müsset ihr also auch die Brücke betreten, die ich selbst von der Erde ins geistige Reich geschlagen habe, um euch den Weg zu ebnen, der euch zur Höhe führt, zu mir, der aber immer nur durch die Liebe gefunden werden kann. Amen.